ja, Mann, außer der Klick gibt es keinen Rap so wie ich. Nein, James und ich sind Elite, Alter, nenn mich Osiris. Alter, mein Haus eine scheiß Pyramide, goldene Spitze. Ich sehe alles und ich bin gefangen. Unter meinem Grab liegen 1000 scheiß Diamanten. Gianni Versace schreien an der Wand, als wär ich besessen. 666, Mann, ich will nur testen, wie viele Kugeln ihr braucht, um zu brechen. Blei auf den Zähnen, fuck, ich habe Quits, plus meine Haare fallen aus. Ich will nur Nike auf der Haut, YouTuber Rap, ich jage sie raus. Ich habe mein iTunes gefickt, denn 90% der Rapper sind Mist. Ihr spammt mich zu mit all euren Hits und Types, das interessiert mich den Scheiß. Ey, trotzdem bin ich deeper als diese Sage und Sadboy-Memes. Unter Contest regen sich auf bei den Beats, dabei höre ich deren Musik schon viel länger als sie. Ich hab noch keinen getroffen, der meinte, er mag meine Tracks nicht. Also entweder bin ich hier wirklich der Beste oder ihr alle nur Bitches. Mann, ich wohne in Silent Hill und gehe nur raus, wenn es Asche regnet. Rapper fühlen sich ignoriert, denn sie hätten mir gerne die Hand gegeben. Ey, rappen, rappen, rappen, das ist alles, alles. Mach den ganzen Tag lang einfach gar nichts anderes. Bitch-Rapper kommen und sie fahren Ferraris, aber ihre Tracks klingen nach gar nichts, gar nichts, ey. Rappen, rappen, rappen, das ist alles, alles. Mach den ganzen Tag lang einfach gar nichts anderes. James und ich, wir kommen mit Young Isaac, ey. Alter, geh beiseite, du wirst überfahren. Ich töte euch, Mord! Du wirst überfahren. Rim, rim, ihr seid dran, Mann! Du wirst überfahren. Oh, mach die Chopper, du Hurensohn! Du wirst überfahren. Power, power, wir machen Stress, ho! Gib mir ein Blatt, gib mir den Schiff, war nur ein Witz. Gib mir die Scheiß-Tastatur und ich tipp Texte ins Word-Dokument, jeder, der meine Texte im Mittag verbrennt. Reload dir die Gatling. Ich bin der Rap-King, deine Homes sind Menschen, meine Homes sind Echsen. Du bist ein Wannabe-G, der Kugeln ab Krieg, Golf ohne Fenster, der Wagen geklaut. All deine Groupies haben HIV, Tape läuft laut, Freimaurer Sound. YouTuber-Mucke, dein Lieblingsgenre, beim Auftritt stehst du ganz vorne. Doch bei unserem nicht, denn du hast Angst vor dem Moschitz. Heute für jeden beidbeinig im Leben, wirst du mir begegnen, wirst du kurz erledigt. Flow, Switches, du willst dope kiffen, ich rap nur, denn ich will Hoes ficken. Alle sehen das Auge nacken. Meine Gegner bewacht, dann sind sie. Bin eh grad bewaffnet. Drei Segen und Flaggschiff. Rapper sind nur Abschau. Mich ermorde diese Opfer. Wir setzen neue Trends. Whole Life Auftritt mit der Chopper. Deine Waffe ist aus Gold, doch Kugeln sind zu teuer. Ich komm mit Benzinkanister und lege ein Feuer. Ey, rappen, rappen, rappen, das ist alles, alles. Mach den ganzen Tag lang einfach gar nichts anderes. Bitch-Rapper kommen und sie fahren Ferraris, aber ihre Tracks klingen nach gar nichts, ey. Rappen, rappen, rappen, das ist alles, alles. Mach den ganzen Tag lang einfach gar nichts anderes. James und ich, wir kommen mit Young Isaac, ey. Alter, geh beiseite, du wirst überfahren.